Polizei. Ich lauf durch die City, kritische Blicke, sie sehen den Boy mit Locks. Doch Face ist so pretty, mach Bitches die Kitty, Drippy, Kiha, Pop. So viel wie noch nie, ja, sie singen meinen Namen in Tönen und Melodien geb ich Cock. Folge eigentlich nur Trieben, aber alle wollen Love. Okay, das macht mich dann glaub ich zum Fuckboy. So what, no blame, dann bin ich halt nur für ne Nacht treu. Die Bitches sind 10 auf 10 still, ich fick mich durch 20s und Milfs. Schweigen ist Gold, reden ist Silber wie immer mein Grills. Alle geschockt, yeah, yeah. Wiper mit Locks, yeah, yeah. Ich wollte eigentlich nur trieben, aber alle wollen Love. Alle geschockt, yeah, yeah. Wiper mit Locks, yeah, yeah. Ich wollte eigentlich nur trieben, aber alle wollen Love. Alle geschockt, yeah, yeah. Wiper mit Locks, yeah, yeah. Ich wollte eigentlich nur trieben, aber alle wollen Love. Alle geschockt, yeah, yeah. Wiper mit Locks, yeah, yeah. Ich wollte eigentlich nur trieben, aber alle wollen Love. Ein Abt unterwegs, der Ones an der Seite, der Kreis ist klein, sind wie ne Family. Ich bin nur cool, mit wem ich häng. Real, im Gegenteil zu dir muss ich nicht blenden. Sneakers in Retro, Colorways fresh, AJs no Fendi. 6-3, ich bin in meiner City legendary. Kein Blatt vor Mons, geht die Type White Boy, doch auf Beats heavy. Volles Magazin, ich shoote wie Steph Curry. Erst einmal rant, heavy mellow, bitches love me. Ja, ich weiß, ihr seid alle geschockt, yeah, yeah. Wiper mit Locks, yeah, yeah. Ich wollte eigentlich nur trieben, aber alle wollen Love. Alle geschockt, yeah, yeah. Wiper mit Locks, yeah, yeah. Ich wollte eigentlich nur trieben, aber alle wollen Love. Alle geschockt, yeah, yeah. Wiper mit Locks, yeah, yeah. Ich wollte eigentlich nur trieben, aber alle